Thank you. Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List griffen und töteten. Einer von den Zwölfen ging hin zu den hohen Priestern, dass er ihn verriete. Thank you. wurden sie froh und verhießen, ihm das Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn füglich verriete. Man sinnt auf Jesu Fall und Tod. Die Bosheit darf sich nicht verkleiden. Mein Jesus kommt zu seinem Leiden. Weichet nicht der ausgedachten Not, er geht der List entgegen. Doch ehe sich das Leben von ihm trennt, will er sein Testament der ganzen Welt für Augen legen. Er nimmt das Brot und auch den Wein, das Manna, der entkräften Seelen, damit sie sich nicht sollten quälen, als würde nach dem Tod das Heil nicht uns zugegen sein, setzt er sein Testament mit diesen Worten ein. Nicht vor der Tür. Thank you.